Deutschlandfunk Kultur Tonart. Was 1980 als Geschwisterband Jogger begann, das wurde 2 Jahre später zur DDR-Rockband Keimzeit. Die Band um Frontmann, Gitarrist und Hauptsongschreiber Norbert Leisegang und seinen Bruder Hartmut am Bass gehört zu den wenigen ostdeutschen Rockbands, die sich auch nach der Wende mit eigenem Profil in der gesamtdeutschen Szene behaupten konnten. Rund 20 Alben hat Keimzeit inzwischen insgesamt veröffentlicht, darunter einige mit ihrem akustischen Seitenprojekt Keimzeit Akustikquintett und auch mit dem Filmorchester Babelsberg. Übermorgen erscheint nun ein neues Album. Das ist mal wieder ein echtes Keimzeit-Album, also ohne Akustik und ohne Orchester. Und um was es auf dieser Platte geht, das können wir jetzt aus erster Hand erfahren von Norbert Leisegang persönlich. Herr Leisegang, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag. Norbert Leisegang, das Schloss, so heißt die neue Keimzeitplatte. Da ging mir natürlich als erster Gedanke durch den Kopf der gleichnamige Roman von Franz Kafka. Hat es damit was zu tun oder geht es da um ein ganz anderes Schloss? Also nicht die Bohne hat es mit Kafka zu tun. Und soweit ich noch weiß, der Roman handelt ja darüber, dass der Landvermesser das eigentlich nie ins Schloss schafft. Er bleibt ja im Dorf. Nee, bei Keimzeit hat es mit dem Kafkaschen Schloss nichts zu tun. Das ist einfach ein Song des gesamten Albums und wir haben nach einem Namen gesucht und haben gesagt, wir werden das Album so betiteln. Beim Schloss allerdings hatte ich die Erinnerung an meine Kindheit, dass ich ja weiß, dass ich als kleiner Bube eine ganze Menge Spielzeug auch zerschreddert habe, kaputt gemacht habe und dass wir als Kinder, als Kleinkinder da skrupellos sind. Die Eltern bauen immer alles schön auf und wir machen es kaputt. Sie sind, glaube ich, auch in einem Schloss zur Schule gegangen. Das klingt da auch irgendwie noch mit an, ne? In der Tat, das war mehr ein Gutsschloss auf dem Lande und das hat man nach dem Krieg als POS, Polytechnische Oberschule, umstrukturiert und dort bin ich zur Schule gegangen und habe auch Geräteton dort gelernt. Stehen ja auch eine Menge Schlösser rum in Brandenburg, also von daher gibt es eine gute Auswahl. Überhaupt finden sich jetzt auf diesem neuen Album eine ganze Menge Songs mit autobiografischen Zügen. Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man da auch öfter mal nach hinten schaut? An und für sich mache ich sowas ungern. Allerdings sind autobiografische Dinge natürlich in allen Songs auch enthalten oder in vielen Songs. Und so habe ich mich unter anderem an meine Kindheit erinnert oder auch daran, dass ich im letzten Jahr erstmalig zu einem Klassentreffen war und dann gemerkt habe, dass eine Reihe von meinen früheren Schulkameraden sich extrem toll entwickelt haben, was man damals noch nicht in der Schule absehen konnte. Und da dachte ich, wow, das kann ich doch mal zu einem Song umschreiben und habe das dann Action-Kalle genannt. Das ist sozusagen die moderne Leistungsschau, ne? Das Klassentreffen, wo man sich dann wieder sieht nach 30 oder noch mehr Jahren. Ein Song ist mir auch aufgefallen auf diesem Album, der fliegende Teppich, der fällt so ein bisschen raus. Das ist, ja, der strahlt schon so eine fast kindliche Freude aus. Da unterhält sich ein Teppich mit dem Fußboden, auf dem er liegt. Mein kleiner Sohn hat beim Hören gleich die Ohren gespitzt, sich gefreut, weil das so ein bisschen kindlich ist. Wie ist dieser Song entstanden? Gut, da habe ich diese Abhängigkeit, diese Co-Abhängigkeit natürlich irgendwann mal wahrgenommen in einem Raum und habe mir gedacht, ohne den Boden kann natürlich kein Teppich existieren und wir wissen aber alle, es gibt fliegende Teppiche. Und insofern war ich dann auch noch wieder erinnert, Martin Weigel, Gitarrist der Band Keimzeit, mit dem habe ich oft so kleine Disputchen und dann merkte ich, ach, dieses Stück, diese Kontroverse, dieses zwischen dem Boden und dem Teppich, das mache ich mal zwischen Martin Weigel und mir, diesen Dialog lasse ich mal da entspinnen und dann hatten wir viel Spaß daran. Keimzeit gibt es mittlerweile seit fast 40 Jahren, ich habe es gesagt und ich würde mal behaupten, so ein Keimzeit-Song erkennt man eigentlich sofort, der hat einfach einen bestimmten Sound, sie haben auch eine bestimmte Art Texte zu schreiben. Was sie, glaube ich, nicht so mögen, ist so mit der Tür ins Haus zu fallen, also den Hörer gewissermaßen zu missionieren, kann man das so sagen? Das ist richtig. Ich schätze auch Poesie zu sehr, als dass ich dann ein Plakat aufhängen würde in einem Song. Nun ist ja Keimzeit, ich habe es gesagt, sehr stark verwurzelt im Land Brandenburg. Ein Bundesland, wo in diesem Jahr gewählt wird und wo viele Menschen doch auch ein bisschen mit Sorge hinschauen, weil sie Angst haben vor einem weiteren Erstarken extremer Position. Wächst da nicht doch vielleicht auch der Druck auf einen Songwriter, sich zu positionieren? Sicherlich tun das viele. Ich selber merke allerdings bei mir, dass mein Grundwissen in der Politik und in gesellschaftskritischen Dingen so minimal ist, dass ich mich da versteigen würde und verrennen würde. Und insofern bin ich eigentlich immer mehr den schönen Künsten zugeneigt und bin weniger politisierend und werde es wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Kommen wir mal zur Musik auf der neuen Platte, Herr Leisegang. Die ist ja auch nicht ganz unwichtig. Auch da kann man, glaube ich, von einer gewachsenen Kontinuität sprechen. Was auf jeden Fall geblieben ist, ist sozusagen ja dieses Poetische, was Sie schon in den Texten angesprochen haben, was auch in der Musik immer so ein bisschen durchklingt. Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, mal was ganz anderes zu machen, was weiß ich, mal zu rappen oder elektronische Beats zu verwenden? Oder sagen Sie, nein, es ist genau so gut, wie es ist und das soll auch so bleiben? Gut, wir sind alle sehr, sehr experimentierfreudig und probieren das eine oder andere aus, aber beim Songwriting merke ich schon und dann auch so, wie ich die Songs konzipiere, dass es eigentlich dann immer meine Handschrift wird und ich kann eigentlich aus diesem, wenn man will, aus diesem Gefängnis gar nicht mehr ausbrechen. Sie werden mit dem neuen Album auch auf Tour gehen und zwar schon bald. Am Freitag geht's los mit einem Konzert im brandenburgischen Neumühle. Das ist sozusagen das Record-Release-Konzert und von da aus geht's dann einmal kreuz und quer durch die Republik. Ich habe gesehen auf der Webseite, die ersten drei Konzerte sind schon ausverkauft, also auf Ihre Fans ist ganz offenbar Verlass. Das und wir sind froh, dass wir mittlerweile auch das organisch gewachsen einen ganzen Stab von Veranstaltern haben, von Agenturen haben, die, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und das ist für eine Band immer sehr von Vorteil, wenn man denn weiß, in dieser Stadt sprechen wir den Veranstalter an und in dieser Stadt jenen. Und dann kommt noch meist immer irgendwas dazu, wovon wir noch heute nichts wissen. Und freuen uns natürlich, in der ganzen Republik präsent zu sein. Norbert Leisegang, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Tour. Vielen Dank für den Besuch im Studio und wir hören noch einen Song von der neuen Platte. Das Stück geht schief nämlich. Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihnen da beim Schreiben dieses Songs durch den Kopf gegangen ist? Allerdings, dass wir eigentlich immer, wenn wir was sehen oder was hören, haben wir eine Vorstellung von dem, was da abgeht. Und ich selber liege da manchmal total schief und will es aber trotzdem durchsetzen. Und merke aber, ich muss es laufen lassen und muss eigentlich dem Schicksal mehr das Ruder in die Hand geben. Und so habe ich gedacht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und dann habe ich den Song geschrieben. Hier sind sie, Keimzeit und geht schief. Hör nur das, was wir hören wollen und sehen nur das, was wir sehen wollen. Und dann geht das, was wir tun, in der Regel schief. Schnee soll es geben, so der Feuerwehrmann im Radio. Allein die Aussicht darauf, dann hat's gebrannt. Der Schnee fiel anderswo. Augen suchen ständig andere Augen und das Ohr will keine Lügen hören. Geht schief. Keimzeit von ihrem neuen Album namens Das Schloss. Das erscheint, wie gesagt, am Freitag und zwar beim bandeigenen Label Comichelden.